scientist. Jungle brother, cause I'm a jungle brother. Yes, yes. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Code Red auf dem Freien Radio für Stuttgart. Mein Name ist Top Servi. Mit mir hier Mr. Greenberg. What, what? Cheers, cheers. Wir senden heute wieder auf dem Freien Radio für Stuttgart. Auch online unter www.code-red-fm.de. Und heute auch wieder auf YouTube. Also checkt unsere Seite nochmal www.code-red-fm.de oder auf Facebook. Und jetzt geht's los. 3 Stunden Code Red auf dem Freien Radio für Stuttgart. Something got me feeling. So, der Track jetzt gerade, der heißt Alpha Centauri und kommt von Skyfade. Also der Track, der jetzt gerade anfängt. Wer davor? Der kam von Spy. Der hieß Alpha Centauri. Track von Lower heißt Chubby Bubbler. Ja, ich würde sagen, passt, oder? So, ich spiele dann jetzt noch einen Track und dann geht's weiter mit Mr. Greenberg hier bei Code Red auf dem Freien Radio für Stuttgart. Ich habe es ja eingangs schon erzählt. Wir sind heute neben dem Freien Radio, heute auch wieder bei YouTube. Checkt den Livestream auf unserer Homepage und schreibt doch ein bisschen was in die Kommentare. Das klingt jetzt echt nach YouTube, oder? Ja, aber wenn ihr Bock auf Shouts habt oder sowas, lasst das hören. on reserve. Dump on the ends, we get in reserve. Ganja, who don't we know? Professional ganja, smoke and sell player. Under the honor, we love where ganja come. Professional ganja, smoke and sell player. Under the honor, we love where ganja come up. Ganja man, hand in the ear. Mommy and no one said that I create your blaze your tire. Ganja man, put your hand up in the ear. Mommy and no one said I create. Grüße an der Stelle. H. Baxter. Gotthold. Easy. See ya soon. Greenberg, hier bei Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart. Heute noch bis um 1 Uhr und dann nachträglich auf der Homepage www.code-red-fm.de, auf Mixcloud, als Podcast, als Download und jetzt auch auf YouTube. Enough before the last of us fall. We know that this ain't enough. Der Track jetzt gerade kommt von den Beat Merchants und heißt Rock You Round. still here. Okay, the acid of your lung. One spoon better than for many a year. The stop inside the nice the atmosphere. Put on your listening ear. The acid of your lung big and clear. One spoon better than for many a year. Hobbs Jersey. Track jetzt. Der heißt Crusty Rolls. Ja, ziemlich knusprig, ne? Und der ist von Unglued und Benny L. und Dawson. Yeah. Ihr hört Code Red auf dem Freien Radio für Stuttgart. Heute noch bis um 1 Uhr. Und dann online auf www.code-red-fm.de. An den Decks ist gerade Topsturvy, also ich. Und dann später noch Mr. Greenberg. Der Track, der jetzt kommt, der heißt Blank Pages und kommt von Alex Paris. We'll be right back. Yo, yo, und der nächste Track, der kommt von Walker. Schreibt man natürlich mit Doppelpunkt in der Mitte. Und der Track nennt sich Golden Hour. Von mir kommen danach dann noch drei Tracks und dann ist wieder Zeit für Mr. Greenberg hier bei Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart. Und jetzt incoming Liar Liar von Need for Mirrors und Zero T. Hier bei. Ja, Mist, ich habe jetzt gehofft, dass eigentlich das Single nur Code Red sagt. Wäre es cooler gewesen. Yeah. ganja, ganja. Burn it from January right to September. Ganja, ganja. Can't forget October, November, December. Ganja, ganja. That's the way me walk, cause it give me inspiration. Ganja, ganja. That's the way we walk for the healing of the nation. Yo, yo, Top Survey by Code Red. Gleich geht's weiter mit Mr. Greenberg. Heute noch abwechseln bis um 1 Uhr hier im Freien Radio für Stuttgart und online auf YouTube, unter anderem auch auf www.code-rap-fm.de. Jetzt viel Spaß. Bust it in a wristband. The ganja, the herb. cigarettes. It was exact, it was time to build a split. It was getting digits, kinda hit and miss. It was happiness, lies and kids. Come on, it was making out for hours, sharing a shower. It was sleepover parties, it was midnight hours, yeah. Getting into fights, dodging the cops. We was rocking the club on the drop. books a hard box. Remix. Der Track ist eigentlich von BC. Der Kerl feiert, glaube ich, sein 30. Jubiläum. Ich weiß nicht, ob es 30 ist, aber es ist auf jeden Fall eine absurd hohe Zahl. Ja, in dem Fall dann Cheers, ne? Aus dem Chat zu klären. Der Track von BC, der heißt Is Anybody Out There? Und kam im Vanguard Project Remix. Und der Track jetzt gerade, der heißt Make Rollers Roll Again und kommt von Unglued. We'll be right back. Ihr hört Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart. Jeden Samstag 22 bis 1 Uhr. Und rund um die Uhr auf www.code-red-fm.de. Als Podcast zum Download. Bei Mixcloud findet ihr uns, auf Instagram. Ja, und jetzt auch auf YouTube. Hier im Livestream, da ist die Kamera. Hallo! So, der Track, der war jetzt von Red Eyes und Landsman, Gotta Change. Und der nächste kommt von Alex Paris und heißt Moving On. Kommt aber im Break Remix. Hi! When I try to leave, let my demons ride. This is all I need, don't let me down. While I'm on my knees, don't let me down. No, this is for you. So, ihr hört Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart. German Bass von Samstag bis 1 Uhr. Moment mal, nochmal von vorne. Samstag 22 bis 1 Uhr auf dem freien Radio für Stuttgart. So. Der Track, der jetzt gerade läuft, der heißt Get Serious und kommt von Polar und Bryson. Und der nächste dann Falling Down von Gems und 4K. Danach geht's dann wieder weiter mit Mr. Greenberg. We'll be right back. Grüße gehen noch raus an Overdose. Und den neu verdienten Lötmeister, Heimwerkler, Tim Tooltime der Elektrotechnik, Reinhold! Line roll. Grüße gehen noch raus an das Freie Radio für Stuttgart zum 25-Jahre-Jubiläum. Proudly presented to you by Your Tax Money. Yo, yo. Big ups an Mr. Greenberg. Was ein geiles Set. Der Track jetzt gerade, der hieß Keep You Round von Chimpo. Ein Hammer-Track, aber verdammt schwer zu mixen, weil der Typ einfach nicht die Klappe hält. So, langsam geht's Richtung Endspurt. 0:25. Code Red im freien Radio für Stuttgart. Der Track jetzt gerade Switchblade von Blade Runner. And upcoming I Never Change, Top Elements. Play a motherfucker and I bet I never change. Raw. This escalated quickly. Red. Sind wir so grob in der Richtung Reggae angekommen. Ganz grob. Und so ein Artist muss ja irgendwie mal so mit einem Namen um die Ecke kommen für einen Track. Also der jetzt, der kommt von Bessie und heißt Poodle Dub. Und irgendwie frage ich mich dann schon, wie kommt der da drauf? There's only one good system, Sound System, Code Red. Der Track jetzt, der heißt Bronx Jazz, stammt von Band Soundscape. So, und an die Leute, die aus dem YouTube-Stream rausgeflogen sind. Es kann sein, dass das im Video on Demand, was dann ab morgen verfügbar ist, wieder funktioniert. Mal schauen. Aber auf jeden Fall solltet ihr dann die gesamte Playlist und das gesamte Audio-Playback dann wie gewohnt über unseren Kanal, also auf unserer Homepage erhalten. Also checkt dann in den nächsten Tagen www.code-red-fm.de. Da gibt es dann den Podcast, das Download und das Audio on Demand. Von mir gibt es jetzt noch zwei Tracks und dann übernimmt dann wieder Mr. Greenberg. Und dann, ich weiß gar nicht, wollen wir pünktlich Feierabend machen? Also, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also, wenn es jetzt mit YouTube noch irgendwie funktioniert, dann machen wir ein bisschen länger. Und ansonsten halt dann nicht live im Radio, aber dann wenigstens im Mitschnitt. Viel Spaß! they will do more damage than the Razorback. Space age, forget the black, I count the laser back. Scientific madness, reppin' still a weapon, carbon black. So be alarmed, we dropping bombs, not fiction but fact. I swing the mic and chop it down like a lumberjack. We about to blow it up, so where my people at? People at, people at. None other than the illest, illest, illest. Set it off. Dangerous, flow too murderous, beast too treacherous, you can't handle this. Mic technician here to heat it up, so feel the friction. Obliterate when I disintegrate the competition. You know how we do to blow it back, yo, that's our only mission. It's ringing from the bang, the flash distorts your vision. Cold flow, so fridge around, wizard or mic magician. Camo and crooked on the beat and they the bomb technicians. Keep the precision of this collaborative composition. In addition, witness the damage that's done. It's about to blow up. 3, 2, 1. We'll be right back. Schluss gibt es langsam Neuigkeiten von der Streamfront. Ja, irgendwie, YouTube hat uns jetzt gecuttet, also sie haben uns nicht nur blockiert, sondern gecuttet, der Stream ist weg. Aber wenn da draußen irgendjemand von unseren Zuhörern Erfahrung irgendwie im Bereich Streaming, Audio, wie ist das? Ist Twitch besser? Wo sollten wir hingehen? Wo lohnt sich's? Wo ist es einfacher? Also gerne irgendwie auf Facebook oder E-Mail, dies, das. Dankeschön. my body like a bomb and you can move as well. Now I ain't falling, man, I fell, I feel it, you can tell. Body hotter than a flame, eyes out of the room. Gotta know her name, gotta get that soon. Keeps giving me all the signs, on my mind like all the signs. Also, wir streamen jetzt gerade hier von Remote ins Studio rein und wissen selbst nicht so genau, ob wir noch auf Sendung sind. Aber scheint so. Und ich hab Bock, Clemens glaube ich auch. Wir sehen noch ein bisschen, ihr könnt dranbleiben. Okay. Mein Fehler, ich hab's gesehen. Also nee, ich hab's nicht gesehen, Clemens hat's gesehen. Es ist noch vor 1, ja, aber wir versuchen's. Gerade war Falling von Slater, Slay und dieser Jimpo. Ja, mit Bass ist besser. Also ich habe jetzt noch drei Tracks in der Playlist. Wie viel hast du noch, Clemens? Ich hätte einen Vorschlag. Wir könnten jetzt dann, falls du es noch nicht mehr vorbereitet hast, oder wenn du dann irgendwann außer... Okay. Was hältst du von Themen? Hast du Bock auf Neuro? Und ich könnte dann vielleicht mit ein bisschen Rugga Jungle antworten oder so. Okay, jetzt viel Spaß. There's a light in front of me, and where I want to be. There's a light in front of me, and where I want to be. There's a light in front of me, so bright, I can hardly see. can hardly see. Sun shines down on me. Oh, I know I'm never alone. Fly away, fly away, get away from what's behind me. Das war's jetzt von mir. Top Survey und so. Jetzt Mr. Greenberg, viel Spaß. Weiter geht's mit mir, Mr. Greenberg. The Berg. Neuro. Glaubt er. Jo, dann ist jetzt hiermit die Overtime eingeläutet. Code Red extra lang. An den Deck ist Mr. Greenberg. Mr. Greenberg. Put him up. Ganz wild am Wühlen. Ich bin jetzt gerade hierauf gestoßen. I told them, no, no, it's all from creation. Bam, bam, hey, yo. What a bam, bam, bam, bam. place I'm missing well, well, sneaky bum bum, hey yo. With a brand new style, ready? Come on, dance all by. You know, up up a tiger with a brand new style. Come on, you come from America, hold a dance all vibe. Come from Canada, hold a dance all vibe. Come from England, you hold a dance all vibe. Ah, Switzerland, you hold a dance all vibe. Draw one gear like how me vibes do. Yes, but the tiger does a rock rock. Hold a dance all vibe, come hold a dance all vibe. Hold on, the tiger with a brand new style. Get it up. Hold up the tango with a brand new style. Come in, say, bring the radio station, them a play this one. Young children, I hold up them on. Present to Tiger, the teacher done. All of the people, them a shock out, every one of them, them a jump and show. Them say, hooray, hooray, Tiger new style. Hooray, hooray, just dance style. Get it dance all right, come get it dance all right. Get it up, hold up the tango with a brand new style. Come get it dance all right. Listen the sound, it's a champion. Run the dance in any session. Rock up the woman and rock up the man. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. T-Tato, we beat them all in a row. Donkey want water, but you're holding Joe. T-Tato, we beat them all in a row. Takas want water, but hold him Joe. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. Four big sound in a one big lawn. The dance sound, I play the other three keep calm. Four big sound in a one big lawn. The boom sound, I play the other three keep calm. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. So she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't run, run up the stairs and come. And if it don't come quick, you're not gonna know that son. So I grab a bunch of rolls and I started to run. Here I come, here I come. Whoa. 2 months later, she said, come and get your son. Cause I don't want your baby to come tie me down. Not because you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shouldly waddle diddly. It's like a stage show. You have man that swim DJ and blow. Pull it down the radio. You have to do a minute. have a paper, you must have a pen. And if you have a start, you must have a end. Say 5 plus 5, it equal to 10. And if you have both, you put them in a pen. And if you have a rooster, you must have a end. Now, zungo, zungo, go, zungo, zeng. Zungo, zungo, go, zungo, zeng. Jump for happiness and jump for joy. You know fi call yellow man no boy. Lady and then you so take fi tire. Brave like Lord him call him child. You know fi call yellow man no boy. You know fi call John John no boy. You know fi take iron knife fi boy. Zungo zungo go zungo zeng. Watch it. Zungo zungo go zungo zeng. Catch it. Zungo zungo go zungo zeng. Car 0-0. Make up the ram dancer. This I got bow down me them. Make up the ram dancer. Bow down me them. Make up the ram dancer. Now when I show me come in a foreign land, it's done it like I run the mic up and down. Why you feel no Mr. the champion? If you want your dance from on the wanted flop, paper that the tiger make the crowd come back. This and that the tiger, the chanting no stop. Get me hard, me coming in a so bow down me them. Make up the So, das war jetzt ein ganz spontan zusammengewürfeltes Roots Early Dancehall Set. Gleich geht's dann weiter mit Mr. Greenberg bei der Overtime von Code Red. Yes, yo! Code Red approaching. Code Red. You should never diss the champion. Yes, y'all. My name is Fincher, I'm the Dan Gorgon. Yeah. Tops Turvy. Hey, Gringos and Pasero, how are you make way for the bandolero? Because if you don't do that, my friend, then your number is zero. Them lyrics are chop like the soul of Zorro. Tell him if you take it down low, cause this is ain't no set show. Zero. Them a walk the picture make me bad so. Them me wicked and they want Al Pacino. Then you cook. Yo, einen hab ich noch. Einer geht noch. When you're wrapped up in my arms, dancing to a reggae song. Feel good, feel good. I feel good. Cause your perfume isn't loud, and only I can talk about. Feel good, feel good. This is a serious time. Violence and crime and up here gunting the youths and my pandemic. Oh, them bust it when rain a fall. You know, sister, them no care. Them ya youth bust it all when sun a shine. Oh, you know, see a beer juvenile. Yeah, I'ma lock the big guns out the street. And them a bust it up, bust it up. Oh. Where them get it from? Nobody know. Them father was a killer. Well, I see him turn them grow. Oh, I know me can't sleep. No matter how me try to do it, me can't sleep. Up here gunshot a beat. Me can't sleep. No matter how me try to do it, me can't. Hey, Sarah Luga in the place. Protege upon the case. Oh yeah. Hey, see you looking my way every day, you know. Ready to rock? Run the place. Broke out, girl, you have the shape. Coca-Cola, back a shape, I hit her on the place. Skin out, girl, you have the shape in the place. Uptown, girl, have the shape in the place. Downtown, girl, have the shape in the place. London, girl, have the shape in the place. Girl, have the shape in the place. When I step up in the place, say, yo, I step correct. I wore my sneakers, but I'm not a sneak. My Adidas shirts are staying all the So, das war's in meiner Wenigkeit. Jetzt geht's wieder mal weiter mit Mr. Greenberg. Mal schauen, was er so aus dem hinterletzten Eck oder wo auch immer herzieht. Commission with Mike in hand. Me too dirty and grease. Juice man gulling me as a LMC. Swimming through the jungle, deeping at the trees of lions and tigers and chimpanzees. When we chatting top, them bar for agony. Can't test this one cemetery. From one of Dubstep's first legendary. Last time me are telling me a buck and berry. In come the nerve and grill it, be a top on mic up a slam, I get illa. In come the ghost man talker, juice man fire flows totally, totally. In come the baseline reaper, heavyweight joint, big bars for your speaker. In come the taking slow, cause if I ride rhythm for the band, then no. In come the nerve and grill it, be a top on mic up a slam, I get illa. In come the ghost man talker, juice man fire flows totally dark. In come the baseline reaper, heavyweight joint, big bars for your speaker. In come the taking slow, cause if I fire rhythm for the band, then can't talk around, so you can consider this. One foot scattering the top tactics. None of them find it hard to match this. Because if it flows like acrobatics, done with the long talk and nigga mix. I'm a old school Amazon hieroglyphic. Spitting bars fresh out here with your rice hits. Nah, cinematic bongo. Beating drums down deep in the Congo. Side out, pitching the air, that's no longer. Picking up beats like my neighbor's tambo. We would like flash when it mash up mongo. Planet of the H-Hat, that's my song, yo. The juice man ill right now with the wrong flow. Urban, gonna strike shit with a trunk, yo.